إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان يوم الدين. قولوا نشبسنا من الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, der den Himmel und die Erde in 6 Tagen schuf, ohne dass ihn Müdigkeit erfasste. Und Allahs Heil und Segen und Friede auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den Allah ta'ala als Barmherzigkeit für die Menschheit entsandte. Er, der mir teurer ist als meine Mutter und mein Vater und meine Seele, hat sich für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala bemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleitete Khalifate Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Das Thema der heutigen Sitzung wird inshallah sein, die Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatte er Wunder gehabt? Oder waren das nur die mächtigsten Propheten, die von Allah gesandt worden sind? Moses und Jesus, auf alle Allahs Frieden, waren die nur mächtig oder hatte der Prophet Muhammad s.a.w. auch Wunder vollbracht? Die Muslime haben sich geeinigt, dass einer der größten Wunder, die der Prophet Muhammad s.a.w. bekommen hat, ist der Koran. Der Koran. Aber ist das nur der Koran? Wir wollen dieser Sache inshallah heute nachgehen. Und wir wollen gucken, hat der Rasul s.a.w. dieser besondere Mensch, der letzte der Propheten, er hat die Botschaft von Allah bekommen. Alle Religionen, die vor ihm waren, zu ergänzen. Er ist derjenige, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist derjenige, der den Propheten entsandt ist mit der Rechtleitung und mit der wahren Religion. Warum? Damit sie die anderen Religionen ergänzt. Es ist viel passiert, bis Muhammad s.a.w. gekommen ist. Die Torah wurde verfälscht, die Bibel wurde verfälscht, viele Geschichten wurden entnommen. Subhanallah. Und das Komische eigentlich an der ganzen Sache ist, letzte Woche habe ich einen Bericht gesehen im Fernsehen, man spricht über das Christentum, und man spricht über die Bibel und wie diese ganze Entwicklung war. Das heißt, die Leute, die sprechen darüber, Und verleugnen es nicht, dass da Veränderungen gegeben hat. Man hat die Verse weggetan. Und man hat dieses Zeichen von Allah weggetan. Und man hat, wenn der Koran, den wir jetzt in unserer Hand haben, du kommst und nimmst eine Seite weg, weil die nicht gefällt, die passt in deinem Leben nicht. Und der andere kommt und nimmt einen Befehl von Allah weg. Und der eine, was bleibt denn vom Koran? Nichts. Dann kannst du den Koran beiseite tun. Also, Der größte Wunder, den die Muslime dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuschreiben, ist der Koran. Lass uns mit dem ersten Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anfangen. Die Geschichte erzählt, dass Jabir ibn Abdullah, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er und die Soldaten nach dem Krieg auf dem Weg zurück nach Hause waren. Jabir ibn Abdullah, er hat sein Kamel und er war sozusagen immer nach hinten, bis er der Letzte war. Und guck mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist nicht derjenige, der kennt ihr heutzutage, wenn der Professor oder was weiß ich wer, der ist immer in der ersten Reihe. Immer in der ersten Reihe. Ha? VIP sitzen die ganz vorne. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Er hat sich um seine Gefährten gekümmert. Er hat geguckt. Kommt der eine weiter? Ist der eine durstig? Ist der eine krank? Ist der eine... Subhanallah! Jabir ibn Abdullah ist dunkel geworden. Sein Tier, sein Kamel wollte nicht mehr. Na? Kennst du es, wenn du mal Auto starten willst, dann kannst du machen, was du willst. Das Kamel will nicht mehr. Kaputt. Müde. Er kann nicht mehr. Nahm er dann seine Peitsche, peitschte ein paar Peitschen hier. Jetzt tut sich nichts. شاطئ اشتغل في النبي صلى الله عليه وسلم زارت ذي ستورز تنزحت جابر بن عبد الله رضي الله عنه by them that we are teurer is as my mother and my father جابر ايش بن جابر ولاس بن سموه كرت by these جابر ein Hadith von جابر بن عبد الله damit wir die Manieren lernen sagt, eines Tages suchte ich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, klopfte ich an die Tür bei ihm. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer? Da sagte ich, ich. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich. Dann sagt Jabir ibn Abdillah, als hätte er das gehasst, dass ich gesagt habe. Also was bringt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei? Das heißt, wenn du zu irgendjemandem gehst und klopfst bei ihm an der Tür und er sagt dir, wer bist du? Ich bin's. Wer bist du denn? Nein, Muhammad, Yunus, Khalil, verstanden? Also hier, guck mal, wie Rasul sallallahu alaihi wa sallam ihm das beigebracht, dann sagt er, bei dem, der mir teurer ist als meine Mutter und mein Vater, Jab. Kommt Rasul sallallahu alaihi wa sallam zu Jab und sagt er, was ist los? Mein Gott, Pech, mein Tier bin ich mehr. Dann sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hast du eine Peitsche mit oder einen Stock? Hat ihm die Peitsche ausgehändigt? Hat der Rasul sallallahu alaihi wa sallam mit seinem Segen von Allah subhanahu wa ta'ala? Wir müssen wissen, alle Propheten auf dieser Erde, die entsandt worden sind und Wunder vollbracht haben dies durch wen? Durch Allah. Jesus, als er den Kranken geheilt hat und dem Blinden wieder Augenlicht schenkte und das rote Tier, was zerfetzt wurde, wieder zum Leben erweckte, hat er das nicht gemacht, weil er ein Gott ist? Nein, er hat das gemacht, bi'idnillah, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das nicht gewollt hätte und nicht erlaubt hätte, hätte Jesus von sich nichts machen können, von sich aus. Also Rasul sallallahu alaihi wa sallam nimmt diese Peitsche und peitscht dieses Kamel, zweimal. Plötzlich steht das Kamel auf, wie neu geboren. Ha? Hat er scheinbar so 160 PS direkt gekriegt. Ha? Es ist neu geboren, wie neu geboren. Dann sagt Jabir ibn Abdillah, ich habe mich geschämt. Plötzlich mein Kamel will das Kamel von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überholen. Und die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waren sehr, sehr respektvolle Menschen. Niemals hat es jemand hat sich getraut, den Propheten zu überholen. Und dann sagte er, ich habe mich geschämt. Mein Kamel will an ihm vorbei. Rasul sallam merkte, dass Jabir ibn Abdillah sich beeilt hat. Irgendwohin. Dann sagte er, Jabir, wohin? Wie eilig. Dann sagte er, ich habe geheiratet. Hadith wa Ahd bin Ba'us. Ich habe geheiratet. Alaykum salam. Wen hast du denn geheiratet, ja Jabir? Guck mal, Jabir hat geheiratet, Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat das gar nicht mitgekriegt. Wen hast du geheiratet, ja Jabir? Sagte bi ayyimin fil Medina. Ayyim ist eine Witwe. Ihr Mann ist gestorben. Er hat sie geheiratet. Achtet drauf, Bruder und Schwester, was ich jetzt sage. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, warum hast du nicht eine Jungfrau geheiratet, mit der du spaßen kannst und spielen kannst? Was meint der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Nicht das, was in euren Gedanken hat. Nein. Rasul sallallahu alaihi wa sallam meint damit, es gibt manchmal Situationen, wenn man eine Frau heiratet, die schon mal verheiratet war. Es kann ja auch passieren, dass so eine Frau, diese Frau, ihr Mann ist gestorben, aber die hat zum Beispiel in Reichtum gelebt. Sie kannte nur, Leute, die sie bedient haben. Sie musste nicht mal ein Haar bewegen zu Hause. Plötzlich ist ihr Mann tot und sie heiratet einen armen Mann, der ihr das alles gar nicht ermöglichen kann. Also ist die Ehe schon von Anfang an kaputt. Deshalb Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, warum hast du nicht eine Jungfrau, die unerfahren ist, die dieses Eheleben noch nicht erlebt hat? Warum hast du nicht geheiratet? Guck mal, was Jabir sagt. Ein Beispiel. Was sagte er? Inna Abdullah, wer ist Abdullah? Mein Vater. Als er gestorben ist, hinterließ er mir 9 Frauen, die unerfahren sind. Unerfahren. Hoch. Unerfahren. Die sind noch jung, die eine spielt und die können das Haushalt nicht richtig und kümmern, sie können sich nicht um die Familie kümmern. Also wollte ich nicht auch eine unerfahrene Frau heiraten und das ganze Haushalt kaputt machen. Was hat er gemacht? Hat er eine Frau geheiratet, die schon mal verheiratet war, die schon viele Erfahrungen im Leben gemacht hat? Warum? Damit die diese Angelegenheiten, die zu Hause sind, von Wichtigkeit erledigen kann. Verstanden? Guck mal, wie er das, er hat verzichtet für seinen Vater, um sich um diese Sachen zu kümmern. Rasul Hassan spricht zu ihm und sagt zu ihm, ich merke aber irgendwie, dass du traurig bist. Was ist los mit dir? Dann sagt er zu ihm, Inna Abdullah, mein Vater, hat mir sehr viele Schulden hinterlassen. Sehr viele Schulden hinterlassen. Und die nächste Ernte von den Datteln wird diese Schulden nicht tilgen können. Also bin ich ein bisschen traurig darüber und weiß keinen Rat, wie ich das lösen kann. Da sagt der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam zu ihm, wenn die Zeit der Ernte kommt, ruf mich. Die Zeit der Ernte ist gekommen, ich versuche das, ist es ein sehr langer Hadith, erschienen in Bukhari. Aber wir wollen das verkürzen, weil wir wollen nur diese Lehre aus diesem Hadith nehmen. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wird gerufen, als die Erntezeit kommt. Da sagt der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn die Leute, die bei denen ihr Schulden habt, kommen, um die Ernte zu nehmen, sollen sie nicht wiegen. Einfach nehmen. Mit der Hand nehmen, mit der Hand nehmen. Nicht wiegen. Nehmen. Und dann sagt Jabir ibn Abdullah, er ist der eine. Und der eine bekommt. Und der eine bekommt. Und die Daten sahen immer noch gleich aus. Subhanallah. Und der eine. Dann hat er gesagt, fast habe ich alle Schulden getilgt. Ich habe allen Leuten ihren Sachen zurückgegeben und trotzdem sind noch Datteln geblieben. Da sagt der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nimm diese und gib deinen Eltern und deiner Familie zu essen. Ein Wunder von dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehen, das erste, dass er mit zwei Peitschen das Tier wieder zum aktiviert sozusagen, gibt ihm Kraft. Ja? Und das zweite, dass er durch diese Baraka, Sallallahu Alaihi Wasallam, diese Datteln so vermehrt hat und die Leute haben es nicht mal gemerkt. Und alle haben ihre Schulden zurückgehabt und die Schulden waren, wie er gesagt hat in einem Hadith, 11 für 11, also das waren fast 2300 Dinar. Und damals eine Geschichte, zum Beispiel Bukhari, als sein Vater 1000 Dinar hinterlassen hat, hat man gesagt, von diesen 1000 Dinar konnte man 20 Jahre leben. Gut leben, wohlgemerkt. Nicht sparen, gut leben. Also könnt ihr vorstellen, wie viele Schulden er hinterlassen hat. Und das ist auch eine Eigenschaft des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er seine Gefährten niemals im Stich lässt. Er kümmert sich um seine Gefährten. Nicht wie wir heute. Wenn du jemanden siehst, das ist eine Eigenschaft eines Moslems. Ich sehe dich, Bruder, sitzen. Vielleicht, ja, ich muss nicht durchbohren. Was hast du, wieso hat dich deine Frau geschlagen? Nein, was ist los? Bruder im Islam, man redet, versucht ihm sozusagen ein bisschen Last von ihm zu nehmen. Und wie wir gestern bei der Hochzeit gesagt haben, wenn der Muslim sich freut, wir freuen uns mit ihm. Und wenn er leidet, so nehmen wir auch teil an seinem Leid. Aber alles in den Grenzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat. Wenn jemand stirbt, sagt man ihm gute Worte. Ihtasib, isma, hab Geduld. Ha? Nicht komm, ich gehe mit dir und wir zerreißen die Klamotten und alles, was in dem Bereich des Erlaubten, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Also, das ist das Erste, was ich einen Hadith genommen habe. Jetzt nehmen wir einen Hadith über Abu Huraira. Wer kennt Abu Huraira nicht? Okay, eine andere Frage. Wer kennt den wahren Namen von Abu Huraira? Radiallahu anhu. Ist einer der Gefährten des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, die sehr, sehr viele Hadithe über ihn erzählt haben. Er heißt in einer Erzählung, die Historiker hatten sich gestritten, wie er hieß oder wie sein Vater hieß, aber man hat gesagt, dass er heißt Schatz ibn Anu. Und als er zum Islam konvertiert ist, hat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ihn Abdullah genannt. Abdullah. Aber wo kommt der Name Abu Hir? Abu Hir, man sagt, er hatte eine Katze gehabt. Er hat ihr immer zu essen gegeben. akzeptieren. Hat sich immer um sie gekümmert. Dann hat der Rasul ihnen diesen sozusagen Spitznamen gegeben. Sozusagen der die Katze liebt oder so, ne? So, ne? Der Katzenbeschützer, irgendwas, ne? Also Abu Hurairah, wenn er mit Abu Hurairah so Verniedlichung, hat er das zu ihm gesagt, Abu Hurairah, hat ihm gesagt, Abu Hurairah. Die Erzählung sagt, nun hört man, wie das Leben der Gefährten war. Teilweise haben sie nichts zu essen gehabt, tagelang. Subhanallah. Teilweise waren Tage, sie mussten zum Krieg. Was gab es zu essen? Ein paar Ratten, man hat verteilt. Du kriegst eine. Ein Mann geht zum Krieg, er muss doch was essen. Eine Ratte. Da hat man gefragt, was habt ihr denn gemacht mit den Ratten? Hat er gesagt, wir haben so lange daran gelutscht, wie ein kleines Kind so ein Bonbon lutscht. Subhanallah. Dann seht ihr, wie ihr Leben kein einfaches Leben war. Und subhanallah, sie waren Menschen, die standhaft waren. Wenn zu Allah gerufen worden ist, haben sie alles gelassen. Kennt ihr Hamdallah? Hamdallah, wer kennt Hamdallah? Wisst ihr, wie der heißt, dieser Hamdallah? Ghassilul Malaika. Die Engel haben ihn gewaschen. Er hat gerade geheiratet, ist mit seiner Frau, vollzieht die Ehe. Plötzlich ruft ein Rufer, Allahu Akbar, zum Krieg. Hat er seine Frau liegen gelassen? Und ist zum Krieg gegangen. Aber er hat sich nicht gewaschen. Und dann ist er gestorben in diesem Krieg. Da kamen die Engel. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam berichtet, ich sah, wie die Engel Hamdallah waschen. Siehst du, wie sie sich geopfert haben für Allah und seine Propheten? Das müssen wir lernen. Dass wir bereit sind. Die Frau heutzutage, die kein Kopftuch trägt. Der Junge, der nicht betet. Sozusagen vertieft mit seiner Freundin und in die Disco gehen. Und ist er bereit zu sagen, stopp! Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, dies nicht zu machen, ich lasse alles liegen und ich gehe zu Allah. Sind wir bereit? Guck mal, die Sahaba, bevor der Verbot von Alkohol kam, saßen die, haben sie getrunken Alkohol. Plötzlich kommt ein Mann und sagt, ey, ihr die Gefährten des Propheten Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Trinken des Alkohols verboten. Dann sagt einer zu Malik, zu Anas ibn Malik, steh auf. Alles leer machen, die ganzen Behälter mit dem Alkohol. Subhanallah. Unsere Leute haben gesagt, wartet, vielleicht können wir die verkaufen. Lass uns nicht zu Ende saufen. Ja? Würden die sagen. Aber nein, die sagt, alles leer machen. Subhanallah. Und in Bezug auf die Frauen, die kein Kopftuch heute tragen sollen, sagte Aisha radiallahu anha in einem Hadith, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich der Frauen, der Al-Ansar, erbarmen. Die Frauen, kennt ihr Al-Ansar? Lass uns noch wissen. Ansar sind, es waren zwei Stämme. Al-Aus und Al-Khazraj. Und die Juden haben immer Feuer unter diesen zwei Stämmen gemacht. Dann haben sie sich die ganze Zeit bekämpft. Dann kam der Islam. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat aus diesen zwei Stämmen, die sich die ganze Zeit gegenseitig bekämpft haben, eine Gruppe gemacht. Bruder. Al-Ansar hießen sie. Und Al-Ansar konnte bedeuten, die zum Sieg verhelfen. Al-Ansar. Und das waren Leute, die haben sehr, sehr schöne und wertvolle Situationen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt. Wenn man ihre Geschichten liest, subhanallah, in Ansar, aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sogar seinen Gefährten verboten, hat gesagt, wehe euch, einer von euch tut dem Ansar irgendwas Schlimmes. Also, sagt Aisha radiallahu anha, damit wir nicht vom Thema, sagt die, möge sich Allah subhanahu wa ta'ala der Frauen der Ansar erbarmen. Warum? Als Allah subhanahu wa ta'ala die Verse offenbarte, indem er den Frauen befiehlt, das Kopftuch zu tragen, haben sie ein Stück von ihren Kleidern geschnitten, gerissen und haben ihr Kopf damit bedeckt. Masha'Allah. Masha'Allah. Keiner hat gesagt, warte mal, ich muss erst mal gucken, ob ich einen schönen Stoff finde. Dann lass uns auf den Markt gehen. Und ich bestelle, vielleicht kommt das in drei Wochen aus Syrien. Nein, direkt haben sie aus ihren Kleidern ein Stück gerissen und haben ihren Kopf. Musa'atun ila Ruwanillah. eine Beeilung zu der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Also, die Erzählung über Abu Huraira. Abu Huraira, oft kam er in die Moschee und fiel ohnmächtig. Wovor? Vor Hunger. Er hat nichts, ist ohnmächtig geworden. Und dann kamen die Gefährten und gesagt, der hat eine. Ne? Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und damals hat man die Kranken so gehandelt, dass man auf sie getreten ist. Aber man hat auf sie getreten. Ja, der ist bescheuert, der kann ja irgendwas machen. Komm, 3, 4 Leute und treten auf ihn. Subhanallah, als hätte es nicht gereicht, dass er hungrig ist. Und subhanallah. Dann sagte er eines Tages, bin ich rausgegangen und ich wollte nur irgendjemand von den Gefährten treffen. Ist egal, Abu Bakr, irgendjemand. Dann sagte er, ich habe gerade Abu Bakr Siddiq getroffen. Dann sage ich zu ihm, ja Abu Bakr, ich will dich was fragen über eine Verse im Koran, die ich nicht verstanden habe. Und Abu Bakr sagt, ich habe diese Verse, ich kenne sie und ich weiß, was sie bedeutet. Aber er ist ein stolzer Mensch. Er will nicht zu Abu Bakr gehen und sagen, hast du was zu essen? Kannst du mir vielleicht 5 Euro leihen? Nein, er ist stolz, trotzdem. Also dachte er, vielleicht wenn er Abu Bakr fragt, nach dieser Verse, dass Abu Bakr so dicht zu ihm sagt, weißt du was, komm zu uns nach Hause. Wir haben ein Süppchen gemacht oder irgendwas, dann bist du mit mir und ich erkläre dir das. Nein, Abu Bakr Siddiq hat ihm das erklärt und ist weitergegangen. Subhanallah. Also was passiert? Der Rasul sallallahu alaihi wa sallam geht vorbei und sieht Abu Huraira. Radiallahu anhu. Und guck mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Weißt du, unser Problem ist, dass wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vermissen. Er ist nicht unter uns. Die Gefährten, wenn die ein Problem hatten, geflogen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Haben ihn um jede Frage, konnten sie ihn fragen. Die schlimmste Katastrophe, die uns Muslime zugestoßen ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam unter uns ist. Also, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sieht Abu Huraira und sieht schon in seinen Augen, dass irgendwas nicht stimmt. Ohne ihn zu fragen, was hast du Hunger? Er sieht das direkt. Dann sagt er, ja Abu Huraira, guck mal, diese Verniedlichung. Wie Rasul sallallahu alaihi wa sallam, seine Frau Aisha, was? Malaki ja Aisha, ja Aisha, guck mal, diese Verniedlichung. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, komm mit. Er folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denkt ihr nicht, dass er, so wie wir heute, ich denke heute, wenn ich jetzt meinen Kühlschrank aufmache, da habe ich 10 Danone, 10 Eier, 3 Gurken, 3 Tomaten. Also das heißt, wenn jemand zu mir kommt, jetzt weiß ich, was ich mache. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, nein. Er wusste gar nicht, ob er was zu Hause hat. Es konnte auch sein, dass er nach Hause kommt, ist nichts. Rasul sallallahu alaihi wa sallam kommt nach Hause. Aber es sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dieses sich verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt, haben wir was zu essen zu Hause? Sagt, jemand hat uns eine Schale mit Milch geschenkt. In einer Erzählung eine Frau, in einer Erzählung eine Familie. Dann sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Huraira. Abu Huraira hat gerade, wie ich gesehen habe, jetzt alle erinnert, die werden ja gehen. Der will die Schale, lass mich. Denkt ihr, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihm gesagt hat, hier, nimm die Schale und trink? Nein. Er sagte zu ihm, geh zur Moschee und hol bitte Ahl-Sufa. Wisst ihr, wer Ahl-Sufa sind? Ahl-Sufa ist eine Gruppe. Man sagt, das waren 400 Männer, die ihr Haus und ihr Klamotten alles hinterlassen haben und sind zum Islam gegangen. Also sind die Gäste des Islams. Und weil die arm waren und keinen Platz zum Schlafen hatten, haben die in der Moschee geschlafen. Diese waren 70 Männer. Guck mal, Abu Huraira denkt, mein Gott, diese Schale und 70 Männer sollen noch dazu kommen. Aber guck mal, il-Adab, sagt Abu Huraira, aber ich wusste, dass ich Allah und seine Propheten gehorsam sein musste. Wenn der Rasul sallallahu alaihi wa sallam mir was befiehlt, meinst du, ich denke, ja Rasulullah, das reicht doch nicht. Hat er gesagt, er traut sich nicht, was zu sagen. Zum Moschee. Und er sagte, ich bin zum Moschee gegangen und die ganze Zeit hatte ich Sorge. Mein Gott, was macht der Rasul sallallahu alaihi wa sallam mit mir? Diese Schale, wie soll ich das? Okay, er holt die Leute. Da sagte Rasul, dachte er, er wäre der Erste, der davon trinkt. Sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, gib den Leuten zu trinken. ما يصيرش منه. سبحان الله. أنا أختي إذا تخنت عين وتخنت أنظر وتخنت عين وتخنت أنظر، زدت شوية تعب وتخنت. أنا أختي شو كل يوم الشعلة، تفس ما فس وتخنت من الغن. سبحان الله. أنا أختي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ترنت. أختي إنجليش. اسمع. أنا أختي الرسول صلى الله عليه وسلم ترنت ترنت ترنت حتى لو بس إنك تخنت. أنا أختي الرسول صلى الله عليه وسلم ترنت ترنت ترنت. والله يا رسول الله، إيش أبكى في لطمة؟ إيش كان فيه؟ شوف سبحان الله البركة زي aber wir wollen nicht nur diese Geschichte, wir wollen diesen Umgang, wie sie mit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umgegangen ist, wollen wir auch das lernen. Heutzutage haben wir Leute, yani, allein was ich erlebt habe in diesen drei Wochen, lässt mich manchmal nicht schlafen. Da kommt ein und sagt dir, Abu Bukhari ist der größte Löwe, den es gibt. Und er hat keine Angst, das über seine Zunge rollen zu lassen. Ein anderer sagt zu dir, nein, nein, nein. Nur was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, nehmen wir. Aber was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befohlen hat, nehmen wir nicht an. Yani, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht barmherzig wäre, der würde uns alle hier weglöschen von dieser Erde. Weil wir so mit seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam umgehen. Deshalb lasst uns lernen über das Leben der Gefährten, wie sie umgegangen sind und wie sie gelebt haben. Das ist unser Vorbild. Lass Tarzan und lass Schmalkopf und all diese Figuren, lass die lernen, damit du weißt, wer Abu Huraira ist, wer Ibn Mas'ud. Kennt ihr Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud eines Tages, der war dünner als ich. Ich bin dünn, er ist noch dünner als ich. Seine Beine waren so dünn. Eines Tages klettert er auf einen Baum. Das Sahaba steht da und lachen sich über ihn kaputt. Guck mal, wie dünn seine Beine sind. Rasul Hassan guckt seine Gefährten an und sagt, ihr lacht über seine dünne Beine. Wallah, bei dem, der meine Seele hält, seine Beine stehen fester Yawm al-Qiyamah als dieser Berg. Beine, die dünn sind, aber dieser Mann, seine Seele, sein Herz, sein Glaube, steht Yawm al-Qiyamah vor Allah und ist standhafter als dieser Berg. Seht ihr die Sahaba, Ibn Mas'ud, Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. All diese Gefährten, wir mussten lernen, wie haben sie ihr Leben gelebt und wie sie diese ganzen Probleme gemeistert haben. Wir gehen jetzt weiter. Eine Frau ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi gekommen, mit ihrem Sohn. Ja, Rasulullah, mein Sohn, seitdem er geboren ist, hat weh kein Wort gesagt. Stumm. Er ist, trinkt, schläft, hat kein einziges Wort gesagt. Guck mal, was er zu ihm sagt. Komm her. Der Junge kommt zu ihm, zu Rasul Hassan, und sagt, ja, wer bin ich? Er sagt der Junge zu ihm, du bist doch der Prophet Muhammad zum Beispiel. Guck mal, der Prophet, er hat nicht gesagt, lass uns gucken in seinen Mund. Wer bin ich? Hat er ihn gefragt. Du bist der Prophet, wisst ihr, was mit diesem Junge passiert ist? Man hat erzählt, später war er einer der größten Gelehrten. Und wenn er geredet hat, konnte ihn keiner stoppen. Beim Segen von Allah subhanahu wa ta'ala, die er seinem Propheten Muhammad gegeben hat. Ein Mann ist zum Propheten Muhammad gekommen, in einem Krieg. Und hat sein Schwert verloren. Rasul Hassan in seinem Zelt gerade am Planen, wie ja, Taktik, komm mal von da, komm mal von da. Vorwarnende Männer haben gekämpft, sind Mann zu Mann gegangen. Heute die feigen Leute, die nur Seelen töten, ob das ein Kind ist. Ha? Fliegen von oben, lassen ein paar Bomben runterfallen und gehen weiter. Ist egal, wer stirbt dabei und so. Nein, der Islam hat gekämpft, weil viele ihn gekämpft haben und weil viele den Islam auslöschen wollten. Deshalb hat der Moslem sein Schwert hochgehoben, für nichts anderes. Also kam der Mann weinend zu Rasul Hassan und sagte, ich habe mein Schwert verloren, aber ich will kämpfen, ich will kämpfen. Sagte Rasul Hassan, guck mal, da war so ein Stock, irgendwo lag er, sagte, bring du mal hin. Sagte der Mann, plötzlich شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم diesen Stock in seiner Hand, auf einmal ist das ein Schwert. Und dieses Schwert wurde genannt Al-Qawi, der Starke. Und er sagte, dieser Mann hat mit diesem Schwert Tausende von Ungläubigen getötet. Wunder. Also Rasul Sassel, sein Wunder ist nicht nur der Koran, der der Imam uns jeden Tag vorliest, oder du inshallah auch zu Hause vorliest. Nein, er hat auch viele Wunder vollbracht. In einer Erzählung kamen Gefährten nach dem Krieg, Zeit zum Gebet. Wir haben kein Wasser. Was machen wir? Es kamen sie zum Propheten Muhammad. Sie haben uns gesagt, wir wollen leben. Wir haben kein Wasser. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, sammelt bitte alles, was ihr in euren Behältern habt. Ja? Ein Wasser. Haben sie es gesammelt? War nicht mal, sagen wir so, jetzt heute 500 Milliliter. Ein halber Liter. Ja? War nicht mal. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, bringt mir das Wasser. Da sagen die Gefährten, plötzlich nimmt Rasul Hassan das Wasser in seine Hand und druckt. Auf einmal ist ein Brunnen, wie ein Brunnen. Kennt ihr so ein Brunnen? Oder kennt ihr das von der Feuerwehr? Wenn die ein Feuer löschen, kommt ein Wasser mit einem Riesendruck oder nicht? Da kann ein, wenn die das auf jemanden richten, da fliegt der Typ oder nicht? Da sagt er, da kam eine Quelle aus seiner Hand, die hatte so einen starken Druck. Da haben alle Gefährten Wudu gemacht, getrunken. Manche von denen haben sich ganz gewaschen. Wie viele waren das? 1500 Mal. 1500 Mal haben Wudu getrunken. Manche haben noch, noch ihre Behälter voll gemacht. Subhanallah. Und dieser Hadith hat auch zwei Seiten. Diese Seite, und es gibt eine Seite, dass einer von den Kuffar kam, also einer von den Ungläubigen, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wollte ihm sagen, sag mal, guck mal, ma ara hawlaka illa ubash. Ich sehe um dich herum nur englische Feiglinge. In dem Moment, wenn es zum Krieg geht, werden die noch alle dich im Stich lassen und dann abhauen. Aber dann, als er gesehen hat, wie die Gefährten, guck mal, dieses Wasser, kein Tropfen ist auf den Boden gefallen. So haben sich die Gefährten drum gestanden. Dann sagt der Mann, als er zu seinen ungläubigen Freunden gegangen ist, hat er gesagt, subhanallah, ich habe niemanden gesehen, wie diese Gefährten ihren Propheten lieben. Der braucht nur zu sagen, ich will. Stehen schon 10 Mann, wollen, sag nur. Subhanallah, dann sagt er, ich habe Cäsar gesehen in seiner Macht und in seinem Palast. Und ich habe, aber keiner hat seinen Propheten oder denjenigen geliebt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Gefährten geliebt haben. Und inshallah, jeder von uns liebt auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie die ihn geliebt haben. Das ist der einzige Weg, Bruder und Schwester. Und als ich gesagt habe vorhin, dass Jabir ibn Abdullah gesagt hat, bei dem, der mir teurer ist als meine Mutter und mein Vater, denkt nicht, dass es von mir ist. Nein, das ist ein Satz, den je öfters hat Abu Bakr Siddiq, bevor Rasul sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, stand er und hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat einem Diener die Wahl gegeben, entweder auf der Erde zu bleiben oder zu seinem Herrn zu gehen. Abu Sa'id al-Khudri hat diese Erzählung, also hat diesen Hadith erzählt. Dann sagte er, plötzlich fängt Abu Bakr Siddiq zu weinen. Und dann sagte er, Naflika bi abaina wa ummatina ya Rasulallah. Wir opfern unsere Eltern und uns selbst für dich, ja Rasulallah. Was wollen die damit sagen? Sie wollen sagen, dass wir dich so lieben, mehr als unseren Vater und mehr als unsere Mutter und mehr als unser Leben selbst. Das ist, so soll das sein. So soll das sein. Aber Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat ihn ausgesucht von allen Menschen, von den ganzen Menschen hat ihn gesucht, damit er dir die Botschaft bringt. Damit er dir den richtigen Weg zu Allah zeigt. Damit er dir zeigt, wie du den Fallen, diese ganzen Fallen im Leben entkommen kannst. Aber er zeigt dir auch, wie du zu Allah subhanahu wa ta'ala am besten kommen kannst. Und guck mal diesen Hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam eines Tages betet mit den Leuten. Die Sonne geht runter, sagt man, Salat al-Kusuf. Schön, da und betet. Und da war eine Wand vor ihm. Die ganzen Gefährten stehen da hinter ihm und beten. نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغير في شيء تنفونه شتخك تانا تين تانا زانا عند فيها تسوق جيت لانزام ein paar Schritte zurück und fängt an zu weinen. Okay, das Gebet ist zu Ende. Die Gefährten direkt zu ihm. Ja, so, Mama, was ist passiert? Du gehst zur Wand, trägst deine Hand, tust deine Hand wieder zurück, bist am Weinen. Was ist los? Ja, ja, ja. Da sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir das Paradies gezeigt. Und da war sozusagen Früchte, Trauben waren es. Sagte er, hätte ich meine Hand gereicht und hätte diese genommen, diese Trauben, die da waren, hättet ihr davon gegessen, bis alle Menschen von dieser Erde weg gewesen wären. Ein. Subhanallah. Trauben. Ne? Guck mal. Dann musst du sehen, wir haben Früchte hier und wir haben Früchte im Himmel. Aber sind die Früchte, die hier sind, gleich wie im Himmel? Nein. Nein. Sind die nicht. Aber Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, hätte ich diese Früchte genommen, hättet ihr davon gegessen, bis der letzte Mensch hier auch von dieser Erde sich verabschiedet hätte. Und er sagt, ja, warum hast du denn geweint, ja, Rasulallah? Und er sagte, wa uridat liya an-nar jahannam. Ich habe das Höllenfeuer gesehen. Und er hat Gott bewahrt uns vom Höllenfeuer. Da hat er das Höllenfeuer gesehen. Und dann sagte er, ich habe niemals in meinem Leben eine schlimmere Sache gesehen wie das. Da fing er an zu weinen, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann sagte er, da habe ich einen Mann gesehen, der wurde da gequält im Höllenfeuer. Und das war der erste Mann, der diese Skulpturen zu den Arabern gebracht hat, wo die nachher später gedient haben. Ne? Statt Allah zu dienen, hatte er so aus dem Stein irgendwas gemacht und hatte gesagt, das ist deine Gottheit. Götze. Ha? Und dann sagte er, ich habe eine Frau gesehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie ins Höllenfeuer geworfen. Warum? Warum denkt ihr, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie ins Höllenfeuer geworfen? Sie hat eine Katze eingesperrt. Habasatha walam tut'imha. Sie hat ihr nicht zu essen gegeben. وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشُ الْأَرْضِ. Sie hat sie eingesperrt, hat ihr weder Essen noch Trinken gegeben, aber hat sie auch nicht freigelassen, damit sie draußen was zu essen findet. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Frau gequält im Höllenfeuer. Deshalb sage ich auch, ich habe einige Geschichten auch gehört, ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Ich habe gehört, dass zum Beispiel in manchen arabischen Ländern, dass die Kinder auf der Straße gehen und folgen Hunde und Katzen und töten sie und alles. Wo sind die Muslime, die das verhindern? Du kannst Yawm al-Qiyamah bin Zakat, Siyama, du bist Masha'Allah. Aber du hast den Hund von den Nachbarn jedes Mal, wenn du da vorbeigegangen bist, mit einem Stein geworfen. Und dann kommst du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann denkst du nicht, dass dieses Tier, weil er nicht reden kann, dass du einfach dieser Sache entkommen kannst. Wir mussten Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, was dieses angeht. Aisha radiallahu anha hatte ein Kamel. Und dieser Kamel war sehr stur. Und Aisha hat ihn immer gepeitscht. Der war richtig stur. Kam Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hat sie gesehen, hat gesagt, ja Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala mag es, wenn wir allem, was wir tun, milde sind. Milde, barmherzig sind. Wenn er schwur ist, solltest du ihn nicht schlagen. Und ich will euch sagen, ich war in Ägypten vor einem Jahr, da hat mir ein Mann eine Geschichte erzählt, die ist Wahnsinn. Der hat mir erzählt, Kamele sind Tiere, wenn man ihnen was tut, also wenn man ungerecht zu ihnen ist, die vergessen es nicht. Und es gibt eine Geschichte, die ist wirklich wahr. Ein Mann hat sein Kamel 20 Jahre gequält. Richtig, teilweise mit Steinen, mit Stock und so. Die erzählen, dass eines Tages das Kamel trinkt Wasser und isst ein bisschen vom Grün. Der Mann wollte irgendwas bauen und hat ein Loch gegraben auf der Erde. Er war ein bisschen tief, kommt das Kamel, setzt sich auf ihn und hat ihn im Loch gelassen, fast 3 Tage, bis der Mann gestorben ist. Da kannst du mal sehen, Tiere können auch denken, auch wenn wir eine höhere Schöpfung sind. Aber denke nicht, dass die Tiere einfach Tiere sind, damit du die quälst. Oder damit du, ja, manchmal habe ich das gesehen mit eigenen Augen, als ich in arabischen Ländern, in Ägypten habe ich einen Hund gesehen in einem Käfig. Und der Hund war vielleicht 5 Monate alt. Meine Frau und ich, wir sind zum Händler gegangen. Wir haben versucht, ihn zu überreden, den Hund zu befreien. Wisst ihr, wie der Hund ausgesehen hat? Der war in so einem kleinen Käfig und hier nicht seine Pfoten, also ein bisschen höher. Das war schon vom Boden richtig verbrannt. Er konnte nicht mehr stehen. So klein war der Käfig. Und ich bin zu meinem Mann gegangen und sage, Takillah, lass den Hund frei. Wie viel willst du dafür haben? Wie viel willst du? Ich gebe dir, lass den Hund frei. Hat ihn aber nicht freigelassen. Und der Hund, ja, dieser Anblick, subhanallah. Also Leute, Bruder und Schwestern, wenn ihr was seht, geht zu den Leuten und sagt, Takillah, das ist, auch wenn das ein Hund ist, auch wenn das eine Katze, auch wenn das ein Hase ist. Ja, guck mal, bei uns, wir haben 2 Hasen zu Hause. Und ich muss euch sagen, wir haben erstmal gedacht, viel Spaß, ne? Hase ist schön und so. Aber du merkst auch, die machen viel Dreck und die machen viel. Auch das habe ich meine Frau überlegt und gesagt, wir tun die Hasen weg. Aber ich hatte, alhamdulillah, Barmherzigkeit in meinem Herzen. Ich gesagt, guck mal, wir haben sie gekauft, dann sollen sie bei uns auch sterben. Ist egal. Es ist nicht ein Stift, was ich kaufe und ich schmeiße es weg. Ich habe mich entschieden, er ist 2 Jahre bei mir. Warum soll ich denn jetzt an jemand anderen gehen, wo ich nicht weiß, wie er das Tier behandelt? Vielleicht wird er ihm kein Essen geben oder ihn in der Kälte lassen. Nein, lass. Und dadurch, wir machen das warum? Damit wir gute Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Also das ist auch eine Sache, die ich, vor der ich warnen will. Und der Rasul Hassan sah diese Frau, sie wurde gequält im Höhlenfeuer, weil sie eine Katze eingesperrt hat und hat ihr weder zu essen noch zu trinken gegeben oder die Möglichkeit gelassen, sie zu befreien, damit sie von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala seine Schöpfung gelassen, zu essen. Sehr schön, sehr schön. Und guck mal, Rasul Hassan war ein sehr, sehr netter Mensch. Auch wenn seine Feinde ihn eingeladen haben zu essen, ist er gegangen. Und in einer Erzählung sagt er, hätte mich jemand eingeladen, der mein schlimmster Feind wäre, hätte ich ja gesagt. Eines Tages geht er zu den Juden und nimmt ihre Einladung an, damit er mit ihnen Freundschaft schließt. Manchmal geht er zu den Feinden. Eines Tages, nach Khaybar war das, als die Juden bekämpft haben, saßen Rasul Sallam und er war sehr mutig. Dann kam eine Judin, eine Frau, und sagte, ich schlachte für euren Propheten ein Schaf. Dann hat sie die Gefährten gefragt, was liebt der Prophet Muhammad Sallam? Ich frage jetzt jeden von euch, es gibt 2 Sachen, die Rasul Sallam sehr geliebt hat. Was sind die? Kann jemand sagen? Ja, aber es gibt eine besondere Stelle, die er sehr geliebt hat. Schulter. Er liebte die Schulter. Ja? Und was noch? Kürbis hat er sehr gerne gegessen. Kürbis. Und guck mal diese Liebe. Lass uns kurz darüber sprechen. Alles mit dem Malik, radiallahu anhu. 10 Jahre hat er beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedient. Er hat gearbeitet bei ihm. Dann sagte er, als ich Rasul sallallahu alaihi wasallam gesehen habe, wie gerne er Kürbis gegessen hat, hat er gesagt, auf einmal fing ich an, Kürbis zu essen. Und ich liebe Kürbis mehr als alles andere. Subhanallah, er sieht, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht befohlen, iss Kürbis. Das ist die Liebe, das ist die Liebe. Und ein junger Mann, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen, hat mir einen Satz gesagt, was sehr wichtig ist. Wenn wir über die Sunna reden des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat mir gesagt, guck mal, die Leute sind heute Heuchler. Die sind nicht ehrlich. Warum? Er sagte zu mir, guck mal, wenn du heute die Jugendlichen, diese Verlorenen, er liebt Michael Jackson. Hampelt wie er. Was macht er? Er will den Moonwalk wie er machen. Er zieht sich so wie er an. Er hat Poster umgehört. Okay. Dann sagte er, wenn die Leute den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehrlich lieben würden, dann würden sie auch so aussehen wollen wie er. Er wird sein Bart wachsen lassen. Er wird, es ist Pflicht im Islam, sein Bart wachsen lassen. Er wird zusammen erfahren wollen, wie hat Rasul sallallahu alaihi wasallam gebetet? Wie hat er zum Beispiel geredet? Und versucht, das nachzumachen. Und der Bruder hat recht. Er hat recht mit dem, was er gesagt hat. Also, diese Jude hat gefragt, was liegt der Prophet? Haben sie gesagt, die Schulter. Hat die Schulter aus der Schuhe gemacht? Ja? Und was hat er da reingemacht? Gift. Was ist das denn? Ahnt nichts Schlimmes, Böses. Will von dem Stück beißen, nimmt es in seinen Mund und beißt gerade mal drauf, da spricht ihm die Schulter an und sagt ihm, ja, Rasulallah, ich bin vergiftet. So ist Hassan mit dir runtergeschmissen. Aber das Problem ist, er hat schon darauf gebissen. Und am Bissen von dem Gift ist schon auf seiner Zunge geblieben. Und so ist er ein Jahr später dann gestorben. Auch ein Wunder. Aber die Sachen, die im Leben laufen, sind Schicksal. Rasul Hassan konnte dieses auch nicht entkommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das so vorgesehen. Aber guck mal, wie die Schulter ihn anspricht und sagt, ja, Rasulallah, ich bin vergiftet. Rasul Hassan hat sogar berichtet eines Tages, sagt er, ich kenne einen Stein in Mekka, immer wenn ich vorbeigehe, bestellt mir schöne Grüße. Ein Stein. Immer wenn er vorbeigeht, sagt er, Assalamu alaikum, ya Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam. Zeichen dafür, dass dieser Prophet ein wahrer Prophet ist. Kein Lügner, kein Heuchler. Und alles, was er erzählt hat und alles, was er berichtet hat, kommt von wem? Von Allah. In huwa illa wahyun yuha. Es ist, und in einem Vers sagt, innama unzirkum bil wahy. Ich warne euch durch was? Durch die Offenbarung. Nicht durch Sachen, die ich mache. Heutzutage haben wir ein Problem, wenn du den fragst, sagt er, ist es verboten. Der andere sagt, es ist haram. Der andere sagt, nee, nee, das kannst du machen. Nee, lass das. Er hat weder Wissen noch irgendwas. Und nein, wir müssen uns auch lernt. Lernt und dann sagt, was ihr wollt. Und guck mal diese Geschichte. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bevor sie ein Podest gebaut haben, die Gefährten von Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saß er immer auf einem Baum. Eines Tages kam eine Frau in einer Erzählung, die Gefährten, aber die richtigste ist, dass eine Frau zu ihm gekommen ist von den Ansar, wieder der Ansar, und sagt, ja, Rasulallah, warum bauen die dir nicht ein Podest? Er sagt, wenn ihr wollt, macht es. Dann Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ging zu einem Mann, der war Tischler. Er sagte zu ihm, bau mir ein Podest. Dieser Tischler geht, guckt diesen Baum, nämlich von dem, diesen. Okay, dann blieb er bei einem Baum stehen, redete mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, aber hat diesen Baum gelassen und ist zu einem anderen Baum gegangen, hat das Holz geschnitten und alles. Plötzlich, während Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mit seinen Gefährten steht und sitzt, fängt ein Ast von diesem Baum zu weinen. Das kennt ihr, es gibt ja Leute, die weinen, aber es gibt die Leute so, wenn du kommst und sagst, was ist mit dir los, dann geht es richtig los, da bei ihm. Ne? Also dann sagt er, dieser Ast von dem Baum hat richtig geweint. Und die ganzen Gefährten des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haben das mitgekriegt. Dann macht Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, geht runter, geht zu diesem Ast, umarmt ihn, bis er ruhig geworden ist. Subhanallah. Und Abu Hassan al-Basri, einer der großen Gelehrten, die Nachfolger, sagte er, wehe euch Muslimen, ein Ast von einem Baum weint wegen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ihr seid nicht in der Lage, für euren Propheten eine Träne zu vergießen. Abu Hassan al-Basri. Habib ibn Fudayk erzählt ein Gefährte, sagte, eines Tages hat mich mein Vater zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht. Und dieser Junge, als er eines Tages gespielt hat, hat er so Eier von Schlangen angefasst. Und natürlich in den Augen gerieben, war Gift drin, irgendwas konnte er nicht mehr sehen. Dann kam er mit seinem Sohn zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was ist mit deinem Sohn los? Sagt er, er hat als Kind Eier von Schlangen angefasst er kann nicht mehr sehen seitdem. Er sagte, komm mal her, komm mal nach. Dann hat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in seinen Augen gepustet, konnte er wieder sehen. Und die Gefährten erzählen, dass er sogar, nachdem er 80 Jahre alt geworden ist, konnte er ganz einfach einen Faden in einer Nadel stecken. Das können ja die Eltern gar nicht mehr. Ja? Wenn die 60 sind, ganz vergessen. Der sieht schon gar nicht mehr. Also, die sagen, in diesem Alter hat er eine sehr gute Sehstärke gehabt. Durch das Segen von Propheten Muhammad. Hat er da eben noch mehr? In einem Krieg wurde er an seinem Auge verletzt. Richtig eine Wunde. Das Auge fast hing so. Wohin? Zu dem Arzt der Menschheit. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Er ist der Arzt der Herzen. Und er ist auch der Arzt. Subhanallah. Sagt er, was ist los? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam redet mit ihm, lenkt ihn ab, tut seine Hand auf seinem Auge, ist weg. Man sagt, ich gucke immer so und dann denke ich immer, das Auge ist schöner als das andere Auge. Subhanallah. Segen von Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Und Ali ibn Abi Talib, eine Erzählung, die sehr bekannt ist. Ali ibn Abi Talib für Yom Khaybar, als Khaybar ist da, wo der Krieg gegen die Juden war, kam er und hatte Ramadan in seinen Augen. Seine Augen waren so entzündet, dass er nicht sehen konnte. Ja, die Arme, so blind, wirklich, ging so durch die Gegend, er konnte nicht sehen. Rasul Sallallahu sagt, bringt Ali zu mir. Ali ibn Abi Talib muss jemand ihn dahin bringen, weil er kann nicht sehen, ist blind. Rasul Sallallahu hat nur so sozusagen geboostet in seinen Augen. Konnte er wieder sehen. Und es gibt einen Dichter, hat einen nicht jetzt. Ein Moment hier. Wieder gesund durch die Erlaubnis Allah. Da sagt er auf einmal, gucke ich auf mein Bein, da war gar nichts mehr. Heilung. Da war nichts mehr. Subhanallah. Und diese Geschichten kann man nachlesen, teilweise, die sind verstreut. Ne? Also, denkt nicht nur in Bukhari hat erzählt. Manche sind bei Ahmed, Musnad Ahmed, manche sind bei Bayhaq. Ich habe die so gesammelt, aber wer die Quellen haben will, kann ich die auch geben. Und das ist auch eine gute Sache. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass die Gefährten, dass ihr Glaube stark wird. Als die gesehen haben, wie gesegnet dieser Prophet ist und was er alles verbracht hat, haben ihr Glaube stärker geworden. Ja, eine Erzählung, ein Mann, ein Jude, kam zum Propheten Muhammad und sagte, ja, wenn du willst, dass ich gläubig werde oder ein Muslim werde, musst du mir irgendwas zeigen. Ja? Er sagte, ja, siehst du den Baum da hinten? Wenn ich ihn jetzt rufe und er zu mir kommt, wirst du dann daran glauben oder nicht? Sagte natürlich nicht. Dann rief der Prophet Muhammad den Baum. Es war eine sozusagen das war ein Moment, ich habe den Namen nicht vergessen. Ist egal, ein Baum. Okay. Dann der Baum ist gekommen, die Erzählung sagt, der lief wie ein kleiner Junge. Kam zum Propheten Muhammad, hat sich hingestellt. Und dann sagt Hassan, sagte zu ihm, geh zurück. Und der Baum ist zurückgegangen. Und dann sagte der Jude, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Zeichen. Es gibt einen Mann, der heißt Abiyad ibn Hamad, der Weiße, der Sohn von Hamad. Warum hat man ihn der Weiße genannt? Dieser Mann hatte richtig Krankheit. Ne? So die Haut hält sich ab und Pickel da, Blut da, also richtig problematisch. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagte eines Tages, sagte, was ist los mit dir? Sagt der Rasulullah, ich habe eine Krankheit und so, ich habe bis jetzt keine Medizin dafür gefunden. Rasulullah hat so sein Gesicht gestreichelt. Ja? Der ist gesund geworden. Auch tausendmal schöner als Brad Pitt. Ja? Ja, Shatana, meine Herren, wer sind die? Glaubst du mir, ein Haar. Von den Gefährten des Propheten Muhammad ist besser als jeder, der hier auf diese Erde geht. Sei es der Gläubige unter ihnen oder der Ungläubige. Das müssen wir wissen. Weil keiner das erreicht, was sie erreicht haben. Sie haben sich geopfert für Allah subhanahu wa ta'ala. Unsere Leute, wenn jemand jetzt vielleicht für einen Kampf rufen würde, er würde sich vielleicht im Keller verstecken und die Türen verschließen, bis alles vorbei ist. Weil der Mut ist nicht da. Aber sie haben alles liegen gelassen und sind gegangen. Kennt ihr die Geschichte von Julaybin? Julaybin, ein Gefährte des Propheten Muhammad, passt auch zu diesem mit der Krankheit. War auch jemand, der eine Gesichtskrankheit hatte. Er sah nicht gut aus. War auch noch dazu, einfach, sagen wir so, heutzutage kein Model. Er sah einfach nicht gut aus. Und die Frauen haben ihn abgelehnt. Abgelehnt. Als würde sich das heute wiederholen. Er soll 1,60 Meter sein, die langen Haare, ja, subhanallah. Julaybin, als das für ihn schlimm geworden ist, sagte er, guck mal, ich gehe zu der Frau und bitte um ihre Hand, sie lehnt mich ab und die Familie lehnt mich ab. Dann ist er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Dann sagte er, ja, Rasulallah, ja, guck mal, wir gläubige Menschen, wenn wir sterben, kommen wir doch in die Schande. Und wir werden mit Jungfrauen verheiratet, oder nicht? Da sagte er, warum wollen die Muslime mir keine Frau geben? Jede zweite Familie lehnt mich ab. Die wollen mich nicht. Da sagte Rasulullah, geh zu der Familie so und so und sag denen, Rasulullah hält mit eurer Hand, die Tochter. Ne? Okay. Jalalim geht zu der Familie. Assalamu alaikum. Rasulullah hält um die Hand eurer Tochter. Rasul? Warum nicht? Wer ist besser als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und sagt, nein, aber er will sie nicht für sich, er will sie für mich. Oh. Ein Mensch, der Vater geht rein, redet erstmal mit seiner Frau. Streiten sich beide. Warum hat er nicht Abu Bakr Siddiq geschickt? Warum hat er nicht Uthman geschickt? Warum hat er nicht Ibn Mas'ud? Warum hat er nicht Ibn Abbas geschickt? Schickt er uns diese Al-Julabib? Subhanallah. Dann sagt die Tochter, diese gläubige Tochter, die nach dem Islam aufgewachsen ist, sagt sie zu ihren Eltern, bei dem, der euch geschaffen hat. Rasul schickt euch einen Mann und sagt euch, ihr sollt mich mit ihm verheiraten. Und ihr seid noch am Diskutieren? Schickt mich zu dem Mann. Allah subhanahu wa ta'ala wird mich niemals im Stich lassen. La ilaha illallah. Guck mal, was passiert. Allahs Wege sind unergründlich. Dieser Mann heiratet, gerade in der Hochzeitsnacht. Er hat noch gar nichts. Plötzlich ruft ein Rufer, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zum Krieg. Ja, das ist die Entscheidung jetzt. Ne? Soll ich mit meiner Frau erstmal die Ehe vollziehen oder soll ich zum Krieg gehen? Zum Jannah. Hat er seine Frau im Stich gelassen und ist zum Krieg gegangen. Plötzlich, als der Krieg zu Ende war, kennt ihr die Muslime, der eine sucht seinen Bruder, der andere sucht seinen Nachbar. Gucken, wer ist verletzt, wer ist tot. Rasul Sallam sagt er, sucht ihr den? Ja, aber ich suche jemanden anderen. Wen suchst du, ja Rasulullah? Ich suche Julaybib, mein Bruder, Julaybib. Lasst uns suchen vor es. Plötzlich fand man ihn unter 7 Menschen, die er verletzt hat, tödlich, und sie ihn tödlich auch verletzt haben, und er, und also zwischen ihnen tot lag. Rasul sah in diesem Moment, wie 2 Jungfrauen in seine Klamotten schlüpften. Und dieser Gefährte, was hat er denn geopfert? Was hat er gemacht? Subhanallah, dann seht ihr, wie die Gefährten sich geopfert haben für diese Religion. Er hat alles liegen gelassen und ist zu Allah geflogen. Allahu Akbar, alles liegen gelassen, weg. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, er hat zu Hause geputzt und gefegt und seine Schuhe geputzt. Ha? In dem Moment, als zum Gebet gerufen worden ist, ist er von zu Hause weggegangen, als würde er keinen von uns kennen. Er hat sich nicht von Safi, Allahu Akbar, hat alles liegen gelassen, ist weggegangen. Subhanallah. Muhammad ibn Hatib, auch ein Gefährte des Propheten Muhammad, erzählt, dass eines Tages, als er noch klein war, seine Mutter hat gekocht. Seine Mutter hat gekocht. Er zieht das Feuer spielte da drumherum. Auf einmal ein ganzer Behälter mit dem heißen Wasser fällt auf seine Hand. Seine Hand war richtig kaputt. Ihr müsst euch vorstellen, ein kleines Kind noch, seine Hand war richtig kaputt. Ja, natürlich, die Araber haben versucht mit Medikamenten und so. Wem? Zu Rasul Hassan. Rasul Hassan, als er das gesehen hat, hat er sich echt erschrocken. Sagte, was ist da los mit deinem Sohn, mit seiner Hand? Was ist da los? Sagte, ja, Rasulallah, ich war am Kochen und mein Sohn hat halt da gespielt. Hat er sich verbrannt. Rasul Hassan hat natürlich dann sich die Sache angeguckt, hat Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe gebeten, streichelte über die Hand des Jungen und dann kam sie wieder zurück. War alles wieder normal. Und man sagt, dass dieser Junge mit seiner rechten Hand konnte Sachen bewegen, die kein normaler Mensch bewegen konnte. Subhanallah. Und es gibt einen Mann, wisst ihr, wie er Rasul sallam ihn genannt hat? Safina. Safina, was ist denn Safina? Schiff! Schiff! Die Sahaba haben sich gewundert, warum hat Rasul dir diesen Namen gegeben? Safina. Da sagte er, eines Tages war ich mit Rasul unterwegs, dann gab er mir diesen Sack. Und da sagte er, trage, du bist ein Schiff. Und hat mir noch einen Sack gegeben. Ja, trage, du bist ein Schiff. Und hat mir noch was gegeben, trage, du bist ein Schiff. Und dann sagte er, ich habe Sachen auf meinen Rücken getragen, die vielleicht 10 Männer zusammen nicht tragen konnten. Und ich habe nichts gefühlt auf meinen Rücken. Und auch meine Schüler. Subhanallah, Segen von Rasul Sallam, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und hier gibt es eine Geschichte, um zu zeigen, wie die Gefährten des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sich immer geeilt haben zu der Zufriedenheit von Allah und seinem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eines Tages kamen die Gefährten und erzählten, es gibt einen Mann in der Stadt, heißt Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Und er hat erzählen, also 1000 Mann versammelt, die gegen den Islam kämpfen wollen, aber ihr Ziel ist, den Propheten Muhammad zu Hassanem zu töten. Was muss Hassanem sitzen da und sagt, macht euch keine Sorgen, ich werde schon mich um ihn kümmern. Dann sagt er, wer wird diesen Mann töten? Und seine Belohnung ist für Jannah. Da steht ein junger Mann auf und sagt, ich mache das ja so. Und diese Geschichte kann man auch finden bei Al-Bani, also die wird erzählt, aber auch wieder ein bisschen anders, aber wir machen die halt so kurz, wie es geht. Dieser junge Mann heißt Abdullah ibn Unais, heißt er. Ist er so zu dieser Gruppe gegangen von Männern und hat sich so als Ungläubiger gegeben. Sagte er, was, ihr bereitet euch vor, gegen Mohammed zu kämpfen? Ich bin der Erste mit euch, ich kämpfe mit euch. Und er war ein Dichter. Die Araber waren vor, die hatten ja kein Fernseher, um zu gucken. Die Sachen, wo sie sich immer versammelt haben, waren so Gedichte, dann haben sie übermacht. Das war schön, man hat sich versammelt. Und die Leute, die das gut konnten, konnten richtig Geld verdienen. Der hat gesessen, hat ein paar schöne Sachen erzählt. Er hatte so einen Sack mit ein paar Dinar gekriegt und so. Und davon haben sie gelebt. Und das war bei den Arabern sehr weit verbreitet. Aber heute, auch im Islam, ist das auch eine schöne Sache. Das heißt, wenn wir jetzt heute Tafsir Ibn Kathir müssen oder irgendwelche Bücher, du siehst trotzdem, auch wenn da Übersetzungen gibt, gibt es auch so Gedichte von Gelehrten, die irgendwas zu dem Thema geschrieben haben. Da sagte er, ich bin ein Dichter. Da sagte er, wer bist du denn? Da sagte er, ich komme aus dem Dorf so und so und ich werde dir helfen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu bringen. Und sagte, helle Blick, ja, klar, sei mir gewusst, du der Freund der Araber. Dann haben sie zusammengesessen. Der eine erzählt ein schönes Gedicht und der andere erzählt. Ist so in die Nacht. Dann sagt Abdullah ibn Unais zu dem Mann, sagte zu ihm, schläfst du eigentlich am Anfang der Nacht oder am Ende der Nacht? Sagte, nee, ich schlafe am Anfang der Nacht. Sagt, das ist kein Problem. Dann leg dich hin, ich komme nicht hin. Der eine schläft, nimmt das Schwert, Kopf ab, tut ihn in den Sack, zurück zu Hause. 10 Tage lang war er unterwegs. Und er war am Verhungern. Verhungern. Er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der war eine Leiche. Knochen. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sieht Abdullah ibn Unais. Sagte zu ihm, und? Sagte, ja, das Geschenk ist hier in der Tüte. Ja. Rasul sallam hat Allah subhanahu wa ta'ala für diesen jungen Mann Dua für ihn gemacht, ein Bittgebet für ihn gemacht. Und er hat Rasul sallam in vielen Kriegen geholfen, er war mitgezogen. Und er ist gestorben als Märtyrer. Und Rasul sallam hat seinen Gefährten erzählt, dass dieser junge Mann ein Bewohner des Paradieses ist. Subhanallah. Dann könnt ihr mal sehen, wie das ist. Wir haben noch einiges, aber ich denke, die Zeit ist jetzt schon halb, haben wir. Damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass Rasul sallam ein gesegneter Prophet war. Er hat auch viele Wunder vollbracht. Aber die eine Sache, mit der wir uns mit den Christen streiten, ist, dass sie behaupten, dass Jesus ja ein Gott war. Die Muslime verleugnen es nicht, dass Isa ibn Maryam, a.s., einer der mächtigsten Propheten ist, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat. Keiner sagt, dass es nicht stimmt. Und unser Glaube an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an Isa ibn Maryam, an Nuh, an diese Sache, ist ein Glaube, eine Wichtigkeit. Wie Allah subhanahu wa ta'ala am Ende der Surah Al-Baqarah sagt, Amen, Rasul, mir unsere Ilahe. Kennt ihr alle diese? Kennt ihr oder kennt ihr nicht? Okay, frag ich nicht. Also, aber der Glaube an diesen Propheten ist ein Teil deines Glaubens im Islam. Das ist genauso, viele kommen und fragen, einen Moment, aber die Christen, wir kennen ja viele von ihnen, die Allah anbeten. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala, du kannst mir auch sagen, du betest Allah an und du betest Allah an. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht als Diener auf die Erde geschickt und hat Rasul sallallahu alaihi wa sallam geschickt, damit du auf der Erde machst, was du willst. Nein. als er wollte, dass du ihm dienst und anbetest, hatte er dir den Propheten Muhammad sallallahu geschickt, damit er dir sagt, wie du Allah anbetest, wie du ihn bittest, wie du dich niederwirfst, wie du dich wäschst. Rasul sallallahu hat uns all diese Sachen beigebracht. Leider gibt es viele Erfindungen im Islam. Teilweise überblickst du das gar nicht durch. Aber sucht nach dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sucht nach der Sunna. Und der Khutba von Ibn Jumu'ah war es so, dass er gesprochen hat über das Wissen. Wie wichtig das ist für uns, das zu wissen. Es gibt viele, viele Väter, die ich kenne, die sind bereit, dass ihre Kinder gehen und lernen und tun und machen. Dann sollen die Kinder auch ehrlich sein und sollen das auch annehmen von ihren Vätern. Das ist, ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater mir gesagt hätte, geh und studiere und mach Islamwissenschaft und lerne. Es gibt aber Väter unter uns, die wünschen sich vom Herzen, dass ihr Sohn dem Islam dient. Dann soll der Junge auch das ernst nehmen. Aber auch mit dem Dua, Gebet von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unterstützt, das zu machen, das ist wichtig. Und das ist auch eine Sache, wir rauchen diese jungen Leute. Viele unter uns wissen, nein, wir wollen Leute, die wirklich lernen und machen. Lernen. Ja, subhanallah, wenn ich mir Vogel sehe und sehe, wie er den Weg geht und wie viele Jahre ist er dabei. Wie viele Jahre, wenn du den hörst, wie der redet, ja, subhanallah, dann, du, guck mal, unter uns gibt es drei Sorten von Menschen. Es gibt einen, der ein Gelehrter ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Wissen gegeben. Er ist Gelehrter, er weiß, er macht. Und es gibt einen anderen, der will wissen, warum, weil er den Weg zu Allah erkündigen möchte. Er will wissen. Und es gibt einen Dritter, der sozusagen ein Nachahmer. Er hat gar keine Ahnung. Du siehst ihn das machen und das machen, und sagst du, woher hast du das? Seit 30 Jahren leben wir. Willst du mir was erzählen? Subhanallah. Also, die erste und die zweite Gruppe ist immer die beste Gruppe. Die erste Gruppe, das sind Leute, die nach dem Wissen streben. Und eine andere Gruppe, wie ihr, inshallah, und wie ich, wir wollen den Weg zu Allah erkundigen. Wie kann ich zu Allah am besten kommen? Gibt es Steine im Weg zu Allah? Gibt es Umwege? Wie will ich sicher zu Allah kommen? Und ich beende mit diesem Satz. Ein Gelehrter hat einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Ich versuche das ins Deutsche zu übersetzen. Er hat gesagt, derjenige, der nachts geht. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt einen, der nachts geht und er hat Angst. Und der andere geht nachts und hat Angst. Einer bleibt stehen, weil er Angst hat. Er kommt nicht an. Und der eine, der Angst hat und trotzdem weitergeht, irgendwann kommt er an. Verstanden? Also diese Angst ist eine normale Sache, dass du Angst vor Allah hast. Aber bleib nicht stehen. Geh weiter und irgendwann, inshallah, kommst du bei Allah an und dann werden das, was du machst und was du tust, inshallah von Allah angenommen. Zur nächsten Woche, wir fangen nächste Woche ein sehr, sehr schwieriges Thema an und das wird ein bisschen schwer werden, weil es geht eigentlich um die wichtigsten Sachen im Islam. Tawhid und Shirk. Tawhid, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen und als einzig dienen. Und das zweite ist, Schirk bei Gesang. Was sind die Gefahren? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt? Was haben die Gelehrten dazu gesagt? Nächste Woche, inshallah, reden wir. Das wird nicht nur ein Tag, das wird bestimmt, also ich denke mal, bestimmt 5, 6 Einheiten werden, indem wir all diese Sachen, inshallah, bearbeiten und darüber sprechen, damit du als Muslim endlich mal weißt, ist das, was ich mache, richtig oder falsch? Bei Gesellung Allah subhanahu wa ta'ala tun viele Menschen, auch wenn die das nicht glauben, die tun das. Allein schon, dass er sich bevorzugt vor Allah subhanahu wa ta'ala, das ist schon der erste Schritt. Ne? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك